Kapitel 5 Durch die Welt. Heute spricht ein fremder Prediger in der Kirche. O ihr Bauern, beginnt er, das Leben ist hart. Glück ist auf dieser Erde nicht zu haben. Wie leicht hingegen der Weg der Sünde, die schöne Nachbarin, das gute Essen und der leckere Wein. Die Bauern lächeln. Der Prediger spricht weiter. Immer und überall wartet die Sünde auf uns. Hinter allen Türen steht der Teufel, die Sünde. Der Prediger sieht den Bauern ins Gesicht, einem nach dem anderen. Wer sündigt, der kommt in die Hölle. Der muss im Feuer braten, von 1000 Teufeln gequält. Nicht für ein Jahr, nicht für 100 Jahre, sondern... Jetzt spricht er ganz leise. Für immer und ewig. Jetzt haben die Bauern Angst bekommen. Ja, fährt der Prediger fort. In die Hölle. Aber? Aber? Die Bauern sehen zu ihm auf. Aber mit Hilfe unserer Heiligen können wir uns von der Sünde befreien. Die Bauern machen große Augen. Hier, der heilige Brandonus. Der Prediger legt einen Schädel vor sich hin. Der Schädel des heiligen Brandonus. Die Bauern sitzen mit offenen Mündern da. Wer die Reliquie küsst und für Brandonus Geld gibt, der ist frei von allen Sünden. Dem öffnen sich die Türen des Paradieses. Kommt heute Nachmittag wieder, dann dürft ihr ihn küssen und Geld spenden. Dann steht euch der Weg ins Paradies offen. Die Bauern stehen auf und wollen gehen. Aber halt! Es gibt eine Sünde, von der euch der heilige Brandonus nicht befreien kann. Ehebrecherinnen dürfen die Reliquie nicht küssen. Und spenden dürfen sie auch nicht. Nachmittags kommen alle aus dem Dorf. Als erstes kommen die Frauen. Sie geben viel Geld. Manche kommen 2 oder 3-mal. Sie sind ja keine Ehebrecherinnen. Am Abend ist der Geldsack des Predigers voll. Wenig später reitet der Prediger die Landstraße entlang. Es ist warm. Er zieht den schwarzen Mantel aus. Es ist Eulenspiegel. Das ging ja schon recht gut, denkt er. Mit diesem dummen Schädel lässt sich also Geld verdienen. Von wem er wohl ist? Er lag da so allein am Weg herum. Eulenspiegel will jetzt nach Dänemark. Denn vom dänischen König hat er viel Gutes gehört. Der lacht gern und bezahlt seine Spaßmacher, heißt es. Doch sein Weg führt Eulenspiegel durch die Grafschaft Lüneburg. Dort ist man nicht gut, auf Eulenspiegel zu sprechen. Wenn der sich hier sehen lässt, hat der Graf schon öfter gesagt, dann hängen wir ihn auf. Eulenspiegel weiß davon. Doch er hat keine Lust, um das Land Lüneburg herumzureiten. Wer soll mich schon sehen? Denkt er und reitet geradeaus weiter. Doch mitten auf seinem Weg kommt ihm der Graf von Lüneburg mit seinem Gefolge entgegen. Eulenspiegel steigt von seinem Pferd und tötet es. Dann stellt er sich auf das tote Tier. Eulenspiegel in Lüneburg, ruft der Graf schon von Weitem. Endlich haben wir dich. Oh nein, Herr Graf, antwortet Eulenspiegel. Ich stehe hier auf meinem Land und bin nicht in Lüneburg. Der Graf ruft seinen Juristen. Der gibt Eulenspiegel recht, nichts zu machen. Na gut, sagt er. Dieses Mal lassen wir dich laufen. Er reitet weiter. Dankeschön, mein armes, liebes Pferd. Ohne dich. Aber jetzt muss ich gehen. So schnell er kann, läuft Eulenspiegel zur Grenze. Dieses Mal hat er mich laufen lassen, denkt Eulenspiegel. Nett von ihm, oder? Nein, er muss mich laufen lassen. Das ist das Recht. Ich will doch einmal sehen. Er reitet ins nächste Dorf. Dort arbeitet gerade ein Bauer auf seinem Acker. Ein Wagen voll Erde steht an der Straße. Ist das dein Acker? Fragt Eulenspiegel den Bauern. Ja, ich habe ihn von meinem Vater und der von seinem und... Schon gut. Und die Erde hier auf dem Wagen kommt von dem Acker? Ja, die ist voller Steine. Was willst du dafür? Fragt Eulenspiegel. Für den alten Wagen mit der Erde einen Schilling. Eulenspiegel setzt sich auf den Wagen voller Erde und fährt damit bis vor die Burg des Grafen. Der kommt auch bald mit seinem Gefolge. Ich hab dir gesagt, Eulenspiegel, wenn du noch einmal in mein Land kommst, lasse ich dich aufhängen. Ja, Herr Graf, aber das hier ist mein Land. Ich hab's von einem Bauern gekauft, der hat es von seinem Vater und so weiter. Der Graf findet das nicht zum Lachen. Jetzt wird es mir aber zu dumm. Mein Land oder deins, Eulenspiegel, das nächste Mal lasse ich dich, dein Pferd und den Wagen aufhängen. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Das lässt sich Eulenspiegel nicht zweimal sagen. Aber recht hatte ich doch, ruft er dem Grafen nach. Schließlich kommt Eulenspiegel auch an den Hof des Königs von Dänemark. Der findet Eulenspiegels Späße sehr komisch und seine Erzählungen sehr lustig. Aber er weiß nicht, wie er ihn bezahlen soll. Da braucht Eulenspiegels Pferd neue Hufeisen. Das bezahle ich dir, Eulenspiegel, erklärt der König. Aber ihr wisst noch nicht, was das kostet, antwortet Eulenspiegel. Die Hufeisen, nun so viel Geld habe ich noch, ich bezahle das. Seid ihr sicher? Fragt Eulenspiegel. Aber ja. Eulenspiegel reitet mit dem Pferd nicht zum Hufschmied, sondern zum Goldschmied. Er lässt sich 4 goldene Hufeisen machen und silberne Nägel. Der König gibt ihm den Hofschreiber mit. Der soll dem Schmied das Geld für die Hufeisen geben. Wo ist er denn, dein Schmied? Fragt der Eulenspiegel. Er ist nicht weit, sagt Eulenspiegel. Aber nehmt viel Geld mit. Viel Geld für den Hufschmied? Lacht der Schreiber. Eulenspiegel bringt ihn zum Goldschmied. Der will 100 dänische Kronen. Hufeisen aus Gold, sagt der Schreiber, das geht nicht. Zusammen gehen sie zum König. Ein bisschen teuer, mein Lieber. Wenn ich alle meine Pferde so beschlagen lasse, muss ich morgen Land und Leute verkaufen, sagt er. Herr König, ich habe euch extra noch einmal gefragt. Seid ihr sicher, Herr? Und ihr habt ja gesagt. Jetzt muss der König doch lachen. Du hast recht, Eulenspiegel. Ich will mein Wort halten. Meinem liebsten Spaßmacher gebe ich gern 100 Kronen. So muss der Schreiber den Goldschmied bezahlen. Eulenspiegel geht nachts zu seinem Pferd, bricht die goldenen Hufeisen ab und verkauft das Gold und das Silber. Dann lässt er das Pferd von einem normalen Hufschmied beschlagen.